Ich wünschte, du könntest dabei sein und miterleben, dass er kommt. Jeden Tag gehen mehr und mehr Menschen die Augen auf und sie sehen, was mit diesem Land nicht stimmt, dass wir uns gegen die Gesetze der Natur gestellt haben. Gegen Gottes Gesetz. Nur die Starken haben das Recht zu überleben. Und jetzt, endlich, graben sich diese Untermenschen, der Jude, der Nigger, dieses schwule Pack, sie alle graben sich ihr eigenes Grab. Und wenn wir sie da reinschmeißen, dann trinke ich einen auf dich, Sam. Und ich pisse es raus auf ihre toten Gesichter.